WDR 5. Neugier genügt. Die Hauptverkehrsader Allenbystraße in Tel Aviv war 1969 für Ephraim Kishon, Israels bedeutendem Satiriker, die Vorlage zur Satire der Blaumilchkanal. Damals wie heute donnern Tausende Pkw, Motorräder und Lastwagen Tag für Tag über die Straße. Können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn jemand beginnt, hier mit seinem Lufthammer da ein Loch zu machen? Kasimir Blaumilch galt als hoffnungsloser Fall. Seine geistige Umnachtung hatte vor ungefähr Jahresfrist eingesetzt. Seit damals versuchte der völlig zerrüttete Mann immer wieder, unterirdische Gänge zum Meer zu graben. Inhaltlich geht es in der Satire der Blaumilchkanal darum, dass ein Mann eine Baustellenbegrenzung aufstellt und anfängt, die Straße aufzubohren, was natürlich zu einigem Chaos führt. Niemand hinterfragt Blaumilchs Tätigkeit, alles nimmt einen skurrilen behördlichen Verlauf, der so auch in Deutschland oder anderswo denkbar ist. Natürlich, die richtige Aufnahme war nicht hier in Allenby, sondern in die Herzliya Filmstudios. Aber Leute, die im Allenby leben, kamen zu meinem Vater und haben ihm gesagt, frei, ich habe den Film gesehen, das ist fantastisch, unheimlich gelacht. Aber ich lebe in Allenby, ich war nie im Ausland in dieser Zeit. Und wann habt ihr das aufgenommen? Wann habt ihr die Straße so zerstört? Jeden Tag war ich drunten, ich habe das nicht gesehen, das ist unmöglich. Das war so realistisch, dass die Leute dachten, das ist tatsächlich die Allenbystraße. Ja? Es ist ein eigenartiges Gefühl, mit Raphael Kishon, Ephraim Kishons ältestem Sohn, in der echten Allenbystraße zu stehen. Die Blaumilchkanalgeschichte, der Originalort, die Zeit damals, heute, alles vermischt sich im Lärm, den Abgasen und der selbst im Januar hier spürbaren Sonne. Die Geschichte aus dem Jahr 1970 endet so, dass die Allenbystraße, die Kasimir Blaumilch aufgebohrt hat, zum Kanal wird und es nicht lange dauert, bis die Stadt die neuen Möglichkeiten erkennt, erste Wassertaxis auftauchen und der Bürgermeister die planmäßige Vollendung des gewaltigen Projektes in bewegenden Worten dankte und anschließend bekannt gab, dass Tel Aviv fortan den Beinamen das Venedig des Mittleren Ostens führen würde. Rund eine halbe Autostunde von der Allenbystraße entfernt, im sehr viel ruhigeren Norden Tel Avivs, Afeka, befindet sich in der Straße Hamid Nadef Nummer 48 das Wohnhaus Ephraim Kishons. Im unteren Bereich wohnt und praktiziert der Tierarzt Raphael Kishon und macht gerade eine Arbeitspause, kocht sich einen Kaffee und erzählt vom Vater und dem Onkel aus Amerika. Israel ist so klein, dass sein Onkel aus Amerika kam und sagte ihm, Ephraim, ich will ganz Israel kennenlernen, von Norden bis Süden, von Ost bis West, alles. Dann Ephraim hat gesagt, kein Problem, Onkel, aber was machen wir nachmittags? In den oberen Zimmern des geräumigen und großen Hauses lebte und arbeitete Ephraim Kishon bis zu seinem Tod im Jahr 2005. Die unverändert gebliebenen Zimmer sind heute das Kishon-Museum und der Hort vieler wunderbarer Schätze aus dem Leben des großen Humoristen. Hier in diesem Seitenzimmer sehen Sie die Klappen, Filmklappen von den Filmen, ja? Von zum Beispiel Blaumilchkanal. Das hängt hier an der Wand und das funktioniert noch. Ja? Action! Und Sie können sehen, alles funktioniert noch. Das sind die richtigen, die Originelle. Ja? Das sind nicht nachgemachte. Also wenn ich diese Bücherregale anschaue und diese lange Reihe von Büchern in so viele Sprachen anschaue, habe ich eine außerordentliche Genugtuung davon. Das heißt, etwas lasse ich doch zurück. Auf jeden Fall, Sie sehen, diese Bücher, das war sein großer Stolz. Das war für ihn fast ein religiöser Bücherschrein, ja. Das Bücherregal in Kishons ehemaligem Arbeitszimmer ist so hoch und breit wie die Wand, an der er sich befindet. 4x5 Meter, 8 Reihen voll mit den Werkausgaben in 37 Sprachen. Allein in Deutschland sind 70 Bücher des Israeli bis heute erschienen. Insgesamt beläuft sich die Weltauflage auf 43 Millionen. Die Filme Schlaf gut, Wachtmeister und Zalach waren für den Oscar nominiert. 3-mal bekam er den Golden Globe. Dazu kommen noch die außerordentlich erfolgreichen Theaterstücke. Mein Vater war der zweitbekannteste Israeli und Jude in Deutschland, Österreich und Schweiz. Der erste israelische Jude, der etwas mehr bekannt war, aber ich glaube, Sie kennen ihn auch, er heißt Jesus. Er war auch ein Israeli und Jude, er hat eine sehr große Karriere in der Welt gemacht, auch ein großer Bestseller, der Neue Testament wurde geschrieben nach seiner Inspiration, und er war etwas mehr bekannt, muss man zugeben, ganz bescheiden. Nach und nach zieht der 57-jährige Raphael die Bücher seines Vaters aus den Regalen, blättert darin, zeigt sie. Und jeder Gast musste auch diesen Test bestehen, und Sie müssen es auch. Ich zeige Ihnen das zum Beispiel, diese Schrift. Sie sind doch ein Weltmensch der großen Welt und Intellektueller. Sie können das sicher erkennen, was für Schrift das ist. Oder? Also ich glaube, das ist Tamil oder irgendetwas Asiatisches. Ja, die meisten denken in diese Richtung. Aber nein, das ist Georgisch. Und das ist schon eher leichter zu erkennen. Das ist Japanisch. Und diese Bücher sind in Koreanisch. Sie sind sehr populär, waren in Südkorea. Und auch Chinesisch. Und hier, diesen Buch zum Beispiel. Da steht auf Deutsch der quergestreifte Kaugummi, aber wenn Sie öffnen, sehen Sie da Brailleschrift, ja. Und das hat mein Vater immer fasziniert, dass jemand streichelt diese Seiten mit diesen Punkten und plötzlich sagt er, haha, wie lustig das ist, diese Stelle, ja. Und diese Punkte da. Das wohl bekannteste Buch Kishons in Deutschland sind die Familiengeschichten aus dem Jahr 1979. Doch auch andere Bände verkauften sich sehr gut. Etwa Drehen Sie sich um, Frau Lott, oder Arche Noah, Touristenklasse. Meist waren es Zusammenstellungen von Einzelsatiren, die Kishon ab 1952 für 30 Jahre lang in seiner Kolumne in der Ma'arif, der größten Tageszeitung Tel Avivs, schrieb. Dabei standen stets die Nöte, Sorgen und Ängste des ganz normalen Alltags im Mittelpunkt, der hier in Israel stellvertretend für alle anderen auf der ganzen Welt stand. Eben deswegen schreibe ich diese tägliche Sachen, weil man kann nicht fortwährend seinem Volk, der Lebenskampf leistet, fortwährend über Sterben oder Leben sprechen. Ja, so kann man nicht leben. Da muss man einmal auch über den Installateur etwas sagen. Die Worte seines Vaters aus dem Jahr 2001 belegt Rafi sofort. Kommen Sie mit mir, Sie sehen hier an dieser Ecke stand diese Waschmaschine und sie hat begonnen hier im Zimmer. Rafi läuft ins Untergeschoss und da ist sie, die legendäre Waschmaschine. Eines Tages verlautbarte die beste Ehefrau von allen, dass wir eine neue Waschmaschine brauchten, da die alte offenbar unter dem Einfluss des mörderischen Klimas den Dienst aufgekündigt hatte. Eine neue Maschine wird angeschafft. Doch die Wahl war wohl nicht glücklich, denn am Mittag des zweiten Tages betrat die beste Ehefrau von allen mein Arbeitszimmer und sagte, Ephraim, unsere Waschmaschine wandert. Von da an entspinnt Kishon eine grotesk urkomische Geschichte um die Waschmaschine, die in der Wohnung umherwandert und alle und alles ins Chaos stürzt. Jonathan, das muss ich erklärend hinzufügen, war der Name, den wir unserem Maschinchen wegen seiner menschenähnlichen Intelligenz gegeben hatten. Jetzt ist es genug, erklärte die Frau des Hauses. Ich werde Jonathan fesseln. Rafi sagt heute grinsend, das war ein israelischer Modell und heute ist ihre Nachfolgerin eine deutsche Miele-Waschmaschine da, die ist still, gehorsam und steht an dem Platz. Aber da können Sie sehen, hier in dieser Ecke, hier kommen Sie mit mir, Sie sehen hier in dieser Ecke, da stand sie. Sie hat begonnen hier zu gehen, in diesem Zimmer, einfach beim Schleuderngang hat sie begonnen so die Freiheit zu suchen. ...1924 wurde Ephraim Kishon in Budapest als Ferenc Hoffmann geboren. Schon mit 16 Jahren gewann er einen ungarischen Novellenwettbewerb. Wegen der antijüdischen Gesetze durfte er nicht studieren. Er wurde Goldschmied, flüchtete 1944 aus Ungarn und erreichte nach Flucht und Lagerhaft 1949 mit seiner Frau Eva, Rafis Mutter, das schützende Haifa in Israel. Später sagt er, Ich würde sagen, Adolf Hitler hat mich persönlich Satiriker gemacht. Ja, in der letzten Phase des Krieges war ich in Budapest. Ich habe mich versteckt in einem Keller, wo ich eigentlich nichts anderes gefunden habe, nur hunderte von Flaschen mit Tomatensaft, das ich noch immer nicht ausstehen kann. Ja, die 6 Wochen, was ich dort verweilt habe. Und eine Menge von Papier und Bleistiften. Weil ich gar nichts anderes machen könnte, habe ich mich gesetzt und einen außerordentlich guten satirischen Roman geschrieben über eine politische Bewegung gegen die Glatzköpfige. So bin ich ein Satiriker geworden. Wie sehr ihn die Nazizeit und die antijüdische kommunistische Verfolgung zeitlebens prägte, ist heute noch im Arbeitszimmer Kishons zu sehen. Ich zeige Ihnen hier was Interessantes. Neben sein Bett, wie Sie sehen, standen da in Rahmen diese 2 Sachen. Da einmal ist seine erste Satire in der israelischen Zeitung Maariv. Ja, das wurde geschrieben ungefähr 3,5 Jahre, nachdem er nach Israel kam, ohne ein Wort Hebräisch zu kennen und nicht wie der Buchstabe aufsieht. Und dann kam er und schrieb auf brillante Weise. Er erzählte mal, dass eines Tages kam zu ihm irgendein Priester, der wollte die hebräische Sprache lernen, um die heilige Schriften auf Original zu lesen. Und er kam zu ihm und hat gesagt, Herr Kishon, wie kann ich am besten Hebräisch lernen? Dann mein Vater hat gesagt, lass es, vergiss es, das ist unmöglich, man kann es nicht machen. Dann er hat gesagt, mein Vater, aber Sie haben es doch gemacht, Herr Kishon. Dann er hat gesagt, ja, aber ich wusste nicht, dass es unmöglich ist. Das ist so eine kishonische Antwort, ja. Zweimal ist da diesen Bild von Bria. Bria war der, ich glaube, Leiter von so wie die KGB. In seinem Namen wurden alle Feinde des Kommunismus gejagt. Er war die furchtbarste Person, ja. Und dann, als er gestorben ist, steht da Bria Sal. Ja, Sal auf Hebräisch heißt der Gestorbene, ja. Und ich habe gefragt, aber Vater, was brauchst du diesen Bild von diesem ehemaligen kommunistischen Führer, der gestorbene Bria neben deinem Bett? Er sagt, jeden Tag, wo ich aufstehe, ich sehe sein Bild, dass er gestorben ist. Das ist schon ein guter Anfang des Tages, ja. Und so steht es schon 30 Jahre, 40 Jahre hier, diese Sache. Das ist unglaublich. Berichtet wird auch, dass er etwa durch die Schweiz neben Israel seine 2. Wahlheimat mit dem Auto fuhr und plötzlich eine Kassette ins Autoradio schob mit einer Hitlerrede. Er genoss es, in seinem Auto durch die Berge zu fahren mit dem Nazi-Gebrüll. Das gehörte mit zur Verarbeitung. So wie die Geschichte mit der Waschmaschine, dem Blaumilchkanal oder der besten Ehefrau von allen. Diese Formulierung ist eine Erfindung des kongenialen deutschen Kishon-Übersetzers Friedrich Thorberg. Auf Hebräisch hieß es die kleine Frau. Einfach klein, weil sie nicht hoch war, einfach. Ich stehe Haktana. Meine Frau, die Kleine. Ja. Aber auf Deutsch und andere Sprachen, kleine klingt auch ein bisschen demolierend. Oder klein auf Hebräisch meint man nicht hoch. So fußt auch die berühmte Geschichte Telefonokinese aus dem Jahr 1972 auf einem recht großen Korn Wahrheit. Hier, da ist sein Badezimmer, hier nächst. Und Sie sehen, was ist da? Der rote Telefon, ja? Steht da ein besonderer Telefon, ja? Man kann noch sehen, wie man will. Ich gehe ins Badezimmer, schließe die Tür, entkleide mich und drehe die Dusche auf. Genau in diesem Augenblick, da ich meinen Rücken einzuseifen beginne, läutet das Telefon. Der rote Telefon, ja? Das ist ein altes Telefon. Da war er im Badezimmer nur für diesen Zweck, für diese Telefone, die immer passieren, wenn er in der Dusche ist. Und ich höre das Signal. Und mein geistiges Auge sieht am anderen Ende des Drahtes einen feisten New Yorker Theatermanager mit einer dicken Zigarre im Mund, der mir für das Textbuch zu einem spektakulären Broadway-Musical einen enorm hohen Vorschuss anbieten will. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man geht nicht hin, dann wird der feiste Broadway-Manager seinen Auftrag samt Vorschuss einem anderen zukommen lassen, oder man geht hin. Dann läuft er ganz nass und so und dann, hallo Familie Kubischewski, nein, das ist ein Fehler, ja. Aber wenn er nicht antwortet, dann ist es der Producer. Dann kommen Sie sehen, das war nicht nur eine Geschichte, die er geschrieben. Das heißt, alle Geschichten von ihm eigentlich basieren auf Wahrheit. Und das hat er auch immer gesagt, guter Humor und echter Humor muss auf Wahrheit basieren, ansonsten ist es nicht lustig. Auch wenn Ephraim Kishon Humorist war, Im Lieben war er ernst, mit einem Hang zum melancholisch-depressiven und einem Hass auf Witze. Schrieb er mal nicht, war er Erfinder. Ich glaube, er war der Erste, der den Koffer mit Rädern entwickelt hat. Das ist die Fifi, weil er hat so ein großes Handbag gehabt. Und er ist sehr viel gereist und so. Und das war ihm immer schwer zu tragen. Und dann hat er gebastelt. Er hat sehr gut selbst gebastelt Sachen. Und er hat diesen Koffer mit Räder, einfach eine Polsplatte unten und große Räder. Und dann so eine Schnur. Und so ging er durch alle Terminale. Und das hat unheimlich Lärm gemacht, diese Räder. Und alle haben geguckt und die waren fasziniert. Ich bin sicher, jemand sah es und dachte, oh, das ist eine gute Idee. Wir können das jetzt vermarkten. Vieles ist noch zu fragen, vieles zu erfahren, noch mehr ist zu sehen da im Haus Nummer 48 in der Hamid Nadef in Tel Aviv. Ephraim Kishon war dreimal verheiratet, Eva, Sarah und Lisa. Diesen Ehen entstammen drei Kinder, Raffi, Amir und Renana. Amir lebt als Webdesigner in New York, Raffi und Renana leben in Tel Aviv. Und am Ende des Besuchs erzählt Raffi noch eine eigenartige Geschichte. Eines Tages steht er und redet und das Publikum lacht und klatscht mit den Händen und plötzlich sieht er an die zweite Reihe in der Mitte, sitzt und klatscht der Albert Speer, einer der hohen Tiere in der Nazi-Regime, sagt mir, Sohn, du kannst nicht verstehen, was das für mir, ein Holocaust-Überlebender, sagt. Sitzt hier der Freund von Hitler und klatscht mit den Händen und guckt meine Lesung. Du kannst das dir nicht vorstellen. Die Leute von Albert Speer kamen zu Ephraim und haben gesagt, dass er wird ihn gern treffen auch. Das war, glaube ich, Ende der 70er Jahre. Mein Vater hat mir gesagt, Sohn, das intellektuell war es für mich so interessant, diesen Menschen zu treffen, um zu hören über diese Zeit, weil ich forsche diese Zeit. Ich denke über diese Zeit. Mit ihm zu reden wäre für mich unheimlich interessant. Aber ich kann es mir nicht leisten, weil die Leute von Speer haben ihm versprochen, dass es bleibt inkognito. Aber er wusste, dass sie halten es nicht, weil der Speer hat sicher die Interesse zu erzählen, dass hier, er trefft sich mit den berühmten Juden und Israelis, Ephraim Kishon. Und mein Vater wusste, dass es kommt zu die Presse. Er hat mehr Angst von der israelischen Presse gehabt. Er hat mir schon gesagt, ich sah schon die Zeilen. Ja, Ephraim Kishon befreundet mit den Nazis und so weiter. Man kann nicht vorstellen, der junge Jude, der war schon zum Tode verurteilt. Und 40 Jahre danach steht der Freund von Hitler und klatscht mit den Händen. Ja, das sagt, das ist einfach unglaublich, diese Situation. Und fragt man, ob er heute vergessen ist, der große Satiriker und Humorist, was noch im Gedächtnis von ihm geblieben ist, jetzt zum 10. Todestag, so hört man. He have a big status in Israel. He's extremely funny. I think he's one of the best writers we had. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.